herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Lernen. Diesmal spreche ich über Motivation. Motivation? Was ist Motivation? Werden wir von außen, von anderen Personen motiviert oder muss Motivation von uns, von innen kommen? Bekommen wir vielleicht nur Impulse von außen? Und wenn ja, wie hilfreich sind diese Impulse? Egal, ob wir uns selbst motivieren oder wir Impulse von außen erhalten, es ist immer unsere Entscheidung, ob wir uns motivieren und vielleicht auch inspirieren lassen und vor allem, wie wir es umsetzen und annehmen. Hier ein Beispiel. Wir können das Lernen von Vokabeln als anstrengend empfinden, als lästig, als langweilig und tröge. Wir können uns aber auch über jede Vokabel, die wir gelernt haben, freuen, indem wir uns vor Augen halten, dass wir mit einem größeren Wortschatz besser in anderen Ländern kommunizieren können, dass wir dadurch vielleicht auch in der Schule bessere Noten erhalten oder dass uns das spätere Leben bzw. das Lernen dadurch vereinfacht wird. Wie Sie sehen, es ist alles eine Frage der Betrachtungsweise. Und ja, wir sollten lernen, unsere Sichtweise zum Thema Lernen zu ändern und Erfolge, so klein sie auch sein mögen, als unsere Erfolge anzusehen, anzuerkennen und daraus auch Kraft zu ziehen. Uns motivieren lassen, denn es ist unsere Leistung, die wir vollbracht haben. Sie möchten eine Sprache lernen und wissen nicht so recht, wie Sie vorgehen sollen? Aufteilen. Zuerst sollten Sie einen Lernplan erstellen. Das Lernpensum muss nicht unbedingt eine komplette Lektion des Lehrbuches umfassen. In der Regel sind diese Lektionen so umfangreich und nicht dazu geeignet, schnelle, kleine Erfolge zu ermöglichen und einen zu motivieren, weiterzumachen. Sinnvoll ist es also, wenn Sie Ihr gesamtes Lernpaket bereits am Anfang in kleinere Abschnitte unterteilen und diese kleineren Abschnitte nochmals unterteilen. Babyschritte. Das Lernpaket können beispielsweise nur 4 oder 5 Seiten umfassen oder noch weniger. Erstellen Sie sich einen Zeitplan und versuchen Sie, sich daran zu halten. Sobald Sie einen Lernabschnitt beendet haben, machen Sie sich das bewusst. Der Sinn dieser kleinen Unterteilung liegt darin, wie eben schon erwähnt, dass Sie beim Lernen sehr schnell Erfolg haben. Wenn Sie zum Beispiel 10 Vokabel lernen, lassen sich diese sehr viel schneller lernen, als wenn Sie 100 Vokabel lernen möchten. Und der schnelle Erfolg beflügelt und motiviert Sie, dass Sie das gesamte Lernpaket von nun an positiver betrachten. Vergessen Sie nicht, dass der Lernstoff regelmäßig wiederholt werden muss, damit er sich verankern kann. Denken Sie dabei an das Sprichwort Übung macht den Meister. Wichtig. Planen Sie immer Wiederholungen in Ihren Zeitplan von Anfang an ein. Nächster Punkt, überprüfen. Eine gute Möglichkeit, den eigenen Lernerfolg zu überprüfen, diesen wiederholen, zum Beispiel beim Einkauf, in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo auch immer, das können Sie machen, indem Sie sich die schon gelernten Vokabeln gedanklich wiederholen oder aufschreiben. Nehmen Sie sich dazu einen Block oder ein Heft und schreiben Sie penibel jede Vokabel auf. So sieht man Schritt für Schritt seinen eigenen Erfolg. Erfolg beflügelt, nochmal Erfolg beflügelt und Sie sollten ihn genießen. Das Heftchen können Sie überall mitnehmen und jederzeit so ganz nebenbei lernen. Anwenden, der nächste Punkt. Das Gelernte können Sie nutzen, indem Sie zum Beispiel eine fremdsprachige Serie anschauen und dabei merken Sie, wie Sie immer mehr und mehr und besser verstehen, was gesprochen wird. Oder Sie schreiben etwas wie eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht. Jedes Mal wird Ihr Erfolg Ihnen vor Augen gefühlt und motiviert, Sie weiterzumachen. Nächster Punkt, belohnen. Belohnungen sollten Sie immer einplanen. Sie brauchen diese Pause und müssen sich vergegenwärtigen, was Sie bereits erreicht haben. Verschiedenes kann es einem erschweren, nicht nur zu lernen, sondern dazu sich auch zu motivieren. Das kann zum Beispiel ein geringes Interesse am Thema sein. Oder Sie werden zu sehr abgelenkt und der Lernerfolg bleibt aus. Das kann auch passieren, wenn Sie nicht gewohnt sind, sich selbstständig Ihr Lernen zu planen, beziehungsweise ohne Druck oder ohne Zeitdruck zu arbeiten. Um das alles zu verhindern, ist Planung sehr wichtig. Und dabei sollten Sie auch Pausen wiederholen und auch ungefähr Unvorhergesehenes zeitlich berücksichtigen. Es ist immer besser, etwas mehr Zeit einzuplanen und gegebenenfalls früher fertig zu werden, wenn ein das sehr stark beflügeln kann, als am Ende nicht fertig zu werden. So, das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich, Sie wieder bald begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihnen alles Liebe, alles Gute, Ihre Ruth Pinto.